Sag, mir wurde verboten, als die klaren Zeichen von meinem Herrn zu mir kamen, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft, und mir wurde befohlen, mich dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben.